Erster in dieser Zeit kommt Johannes der Täufer. Er spricht zu den Menschen in der Wüste von Judi. Zweiter Johannes sagt, ändert euer Leben. Denn Gottes neues Reich ist nah. Dritter, der Prophet Jesaja hat schon von Johannes gesprochen. Er sagte, jemand ruft in der Wüste, macht den Weg für den Herrn frei. Macht seine Wege gut. Vierter Johannes trägt Kleidung aus Kamelhaar. Er hat einen Gürtel aus Leder. Er ist Heuschrecken und Honig. Fünfter, viele Leute aus Jerusalem, Judäa und der Gegend um den Jordan kommen zu Johannes. Sechster, sie sagen, dass sie schlechte Dinge getan haben. Johannes tauft sie im Jordan. Siebter Johannes sieht viele Pharisäer und Sadduzäer kommen. Er sagt zu ihnen, ihr seid wie Schlangen. Wer hat euch gesagt, dass ihr der Strafe Gottes entkommen könnt? Achter, ändert euer Leben und tut gute Dinge. Neunter, denkt nicht, dass es gut ist, weil Abraham euer Vater ist. Gott kann aus Steinen neue Kinder für Abraham machen. Zehnter, die Axt liegt schon an den Bäumen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Elfter, ich taufe euch mit Wasser, damit ihr euer Leben ändert. Aber nach mir kommt jemand, der ist stärker als ich. Ich bin nicht gut genug, um ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit Gottes Geist und mit Feuer taufen. Zwölfter, er hat eine Schaufel. Er wird das Getreide vom Unkraut trennen. Er wird das Getreide in sein Lager bringen. Aber das Unkraut wird er verbrennen. Dreizehnter, dann kommt Jesus aus Galiläa zum Jordan. Er möchte von Johannes getauft werden. Vierzehnter, aber Johannes will das nicht. Er sagt, ich muss von dir getauft werden. Warum kommst du zu mir? 15. Jesus antwortet, lass es jetzt zu. Denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da lässt Johannes ihn taufen. 16. Jesus wird getauft und kommt aus dem Wasser. Da öffnet sich der Himmel. Er sieht Gottes Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. 17. Eine Stimme vom Himmel sagt, das ist mein lieber Sohn. Ich freue mich über ihn.